Bra! Ich hab gesehen, wie böse Leute fressen und gute Leute hungern. Wie Kripos Wohnung stürmen, bei Brothers Kilos bunkern. Wie Brüder Ratten werden, weil sie einfach aussagen. Wegen ein paar Jahren Haft und paar Auflagen. Kripos, die uns abfucken, Brothers müssen abpacken. Cousins aus der Heimat sitzen zweistellige Haftstrafen. Und du fragst dich, warum geht die Nutte anschaffen? Sie will fressen, aber hat keinen Bock auf Abwaschen. Fick mal auf dein Interview, stell mir keine Fragen. Sie können's nicht verstehen, weil sie noch nie im Leben Hunger hatten. Nein, ich bin kein Blender. Fick mal auf die Rapper, weil sie sind nur die Zielgruppe der Telen-Shopping-Sender. Und ich fliege durch die Stadt mit dem CLS 500. Schnapp mir deinen Dicker, ich will wissen, wo er bunkert. Oh, ich ficke deine Mutter, geh beiseite, such die Hobbys. Weil ich hab zu tun, ich pack die Tüten für die Zombies. Ah. Und siehst du uns auf dem Boden mit Handschellen? Handschellen. War's wegen Packets oder Tankstellen? Tankstellen. Fluchtwagen abstellen. Ja. Ja, Kollege, du hast recht, auf der Straße geht's ganz schnell. Ah. Und siehst du uns auf dem Boden mit Handschellen? Handschellen. War's wegen Packets oder Tankstellen? Tankstellen. Fluchtwagen abstellen. Ja, ja, Kollege, du hast recht, auf der Straße geht's ganz schnell. Ich verticke meine Pets. Rackt fuhr auf das Gesetz, von uns kriegst du keinen Respekt, nur paar Stiche aus Reflex. Digga, wen willst du hier ficken? Ich fick jeden, den du kennst. Dein Leben ist nicht sicher, Kugeln regnen, wenn du bellst. Bin benebelt im SL, 50 Dinger unterm Beifahrer. Was für Regeln gibt dein Geld? Ich bin Teilhaber. Kein Aber, steinharter, im Anzug von Nike, kein Prada. Rapper dissen ihre Mütter und vertragen sich als wäre nichts. Reden mir von Ehre, aber blasen, wenn es Knete gibt. Reden von Prinzipien und Vertrauen, doch sind verräterisch. Erscheinen nicht zum Treffpunkt, wenn es irgendwas zu klären gibt. Diese Gangster-Rapper fake, ich schäme mich. King Kong Khalil, der von Grund auf dagegen ist. Wer will Stress? Ich will auch. Messer rein, Messer raus, Stiche in dein Bauch. Und siehst du uns auf dem Boden mit Handschellen? Handschellen. War's wegen Packets oder Tankstellen? Tankstellen. Fluchtwagen abstellen. Ja, Kollege, du hast recht, auf der Straße geht's ganz schnell. Und siehst du uns auf dem Boden mit Handschellen? Handschellen. War's wegen Packets oder Tankstellen? Tankstellen. Fluchtwagen abstellen. Ja, Kollege, du hast recht, auf der Straße geht's ganz schnell. Ja, ah.